Fanboys. Heute überraschenderweise mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und wie immer mit Sophia. Och, und mit mir. Und mit dem Martin, glaube ich, auch noch. Hurra. Jetzt hatte ich so schön die Vorlage mit dem überraschenderweise mit Dom gemacht. Und dann hat mir nicht überraschenderweise weitergemacht. Ah, ja. Du aber meinst, zum Schluss dann wäre es dann ja, richtig überraschenderweise gewesen, in anderer Besetzung als sonst. Und dementsprechend ja auch gar nicht so sehr Fanboys wie sonst. Nee, aber mir wurde ja auch schon Fanboyism vorgeworfen. Tja, siehst du mal. Ja, mit Sophia von Sophistication, befreundete iPhone-Programmiererin, könnte man sagen, oder? Könnte man, muss man nicht. Muss man nicht, okay. iPhone-Programmiererin. Ja. Ja, diese Freundschaften werden unterschätzt. Ja. Ich sehe schon, das wird eine harte Sendung. Marcel, hast du was rausgesucht? Ja, natürlich. Also wir haben die Folge 135. Mhm. Und 135 ist eine Harshad-Zahl oder okay. Einfache Niven-Zahl. Niven. Die hat eine besondere Eigenschaft, kommt ihr drauf? Sie ist doch fünfteilbar. Wenn man die Quersumme nimmt, dann ist 9. Ja, und sie ist durch die Quersumme teilbar ohne Rest. Hui. Super, oder? Ja, jetzt haben wir was gelernt. Und dann kommt 15 raus. Mhm. Und dann? Ja. Ist doch spannend. Wie viele gibt es dann davon? Bestimmt einige, oder? 15, total 6. Viele. Ja, es ist keine doppelte. Das wäre noch netter, wenn das auch noch ginge. 777 zum Beispiel. 777 ist durch 21 teilbar und danach wieder nochmal durch sich selbst, oder wie? Nee. 777 ist durch 21 teilbar und dann kommt 37 raus. 37 ist 10, das ist auch nicht durch 10 teilbar. Es geht auch nicht zweimal. Okay, Aufgabe in unserem Publikum ist, eine Harshad-Zahl zu finden, die wieder eine Harshad-Zahl ergibt, wenn man sie durch ihren Quersumme teilt. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Bitte den Beweis einreichen bis zur nächsten. Bis Ende. Zum Ende derselben. Genau, kann Hausaufgabe. Kann man was gewinnen? Nee, klar. Wir vergeben hier nur Hausaufgaben, wir machen keine Preis ausschreiben. Ja. Nun ja. Du kannst gerne Apps verteilen. Klar. Habt ihr doch schon alle. Ja, oder? Wir wollen ja auch nicht gewinnen. Ach so. Ja. Ach, stimmt. Wir sind ja sogar ausgeschlossen. Ist ausgeschlossen. Weißt ja. Verstehe. Bitte, wir sind ausgeschlossen. Also, das war auch die Sendungsnummer. Ja, 135. 135, ja. 135. Gut, haben wir das alle mal gesagt? dann können wir tatsächlich anfangen mit den Neuigkeiten. Es gibt Neues von den Hamstersägen. Ja, die Hamstersäge. Ich dachte ja, ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich, wie du von den Hamstersägen sprachst damals, dachte ich eher, dass das Telefon da drin steht. Mhm. So, dass es wirklich so ein kleiner Hamstersarg ist, wo dann so ein viel Plexiglas außen rum ist und das Telefon, sie wird mal komplett sehen und nicht so der Klassiker wie jetzt, dass es flach drin liegt und oben einen transparenten Deckel hat. Ja, aber schon so erwartet eigentlich. Ja, ich nicht irgendwie, weil das sah so klein aus auf dem Bild. Das ist immer, wenn man keinen wirklichen Maßstab hat, finde ich, denkt man sich komische Sachen. Die Frage ist, was ist denn im Rest von dem Hamstersarg? Der Ersatzakku? Mal für die, die es nicht gehört haben, natürlich die Verpackung vom 5C, die schon früher gelegt ist, die Plastikunterseite. So. Ja, die sieht so ein bisschen aus wie ein Hamstersarg oder wenn man weniger morbide ist, wie ein Hamsterbadewanne. und da sind jetzt tatsächlich Bilder aufgetaucht mit Hamstern drin, mit iPhones drin. Mhm. Und ja. Unter anderem weiße iPhones. Was jetzt nicht zu Color passen würde. Tja, aber dass das C für Color steht, ist ja auch eher fraglich. Steht es ja doch für China. Ach, du meinst, es ist dann so der zweite Event, ist dann der nur für China. Macht ja Sinn, ja. Ja, und es dann für Scandinavia. China Colorful. Ah ja, also ich finde es interessant, dass man schon so viel Material gesehen hat, jetzt eine Woche davor. Irgendwie das mit Doubling Down on Secrecy funktioniert wohl gar nicht. Also es gibt auch noch zusätzlich Videos von der iPad-Rückseite schon. Ach, iPad auch, okay. Ja, also so... Also großes und kleines iPad. Das Mini hat so ungefähr ziemlich genau die gleichen Außen. Das hier. Marcel hält gerade ein Toilet Seat iBook? Clamshell. Toilet Seat. Tangerine war das. Das war Tangerine und wie ist deine Farbe? Oh. Leider nicht Bondi Blueberry. Blueberry. Bondi Blue war cool. Ich hatte ja so eins mal kurz. Echt? So als gebraucht Leihgabe. Und ich muss sagen, mir ist es immer so umgeklappt. Ich fand das ähnlich doof wie den Puck dazu. Aber dein Hinge war doch auch kaputt. Von dem? Nee. Ja, doch. Nee. Doch, du hattest das einfach so eins mit kaputtem Hinge. Nein, ich wollte es nur gerne weit aufgeklappt haben. Wenn du es übersenkrecht aufgeklappt hast, dann ist auch gerne so die Tastatur so hochgekippt, weil das hatte nicht so ein Übergewicht auf der Prozessorseite. Das war sehr symmetrisch von der Gewichtsverteilung. Okay. Das war beim 12 Zoll Powerbook ganz toll. Das konntest du ganz, ganz, ganz, ganz weit aufmachen, fast zu 80 Grad. Ja. Das habe ich auch, nee, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich es weitergegeben. Aber das hat noch funktioniert. Ja. Ja, man wundert sich immer ein bisschen, wenn die Geräte länger als 3 Jahre halten. Mit YouTube ist es zum Beispiel echt schwierig. Also so auf Power-PC Hardware YouTube anzugucken, aktuelles, ist gar nicht so easy. Im Winter ist schön warm auf dem Schoß. Das stimmt. Das stimmt. Aber es ist viel geleakt und die bunten iPhones scheinen bunt. So von dem. Ja. Welche Farben gibt es denn? Also auf den Fotos habe ich bisher gesehen gelb, blau, weiß, dieses komische Rot und Grün. Okay, also passen so den iOS 7 App-Icons. Die Color-Palette. Ja, aber dafür sind sie ein bisschen zu dick geraten. Ja. Also ich finde, es sieht ganz schön aus. Zu dreidimensional. Ja, es müsste ein bisschen dünner sein. Aber es sieht irgendwie danach aus, als ob es angenehm in der Hand liegt. So, dass es schon abgerundet ist, wie damals das 3GS, nur nicht ganz so das Bäuchlein. Ich bin da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, anhand von Bildern kann ich das überhaupt nicht beurteilen, ob was in der Hand liegt oder nicht. Oh. Ja, aber so ein bisschen runder finde ich schon ganz angenehm. Ja. Wobei die iPods, die aktuellen, die sind ja auch so ein bisschen am Rand zumindest so abgerundet und das finde ich jetzt im Vergleich zum iPhone 5 nicht besser in der Hand. Boah, das mag ich schon. Also, wir sind ein bisschen zu dünn schon fast. Das ist so. Aber von dieser Abrundung genau gefällt mir sehr gut. Was ich irgendwie ein bisschen peinlich finde, ist, dass halt die Kamera so ein bisschen rausguckt und du deswegen so ein bisschen Wip-Effekt hast, wenn du es einfach so auf den Desktop legst, Schreibtisch vielleicht. Ja, der Desktop. Gut, aber es sind nicht nur Dinge, also es sind noch mehr Dinge geleakt, aber es gibt quasi auch dann jetzt offizielle Aussagen mittlerweile, dass tatsächlich dieser Event stattfindet und auch zu dem bereits kolportierten Datum, nämlich am 10. Sprich, nächste Woche. Nächste Woche, Dienstagabend. This should brighten everyone's day. Es wird aber kein Livestream geben, das letzte Mal. Ich habe da noch nichts gehört. So, hast du eine offizielle Aussage dazu schon gelesen? Weil es war eigentlich bisher immer so, kurz vor knapp taucht dann auf dem Apple TV was auf oder ja, sowas. Ja, aber diesmal ist es so, es ist in der Cupertino Town Hall und da ist eigentlich nie Livestream. Sonst ist es, glaube ich, immer im Mosconi oder da in der Ecke. Stimmt. Ich nehme an, da wird nichts kommen. Aber ich sehe schon alles online, wie es ausschaut. Jetzt kommen die Preise wahrscheinlich, das Lieferdatum und die Seriennummer und dann fertig. Ja, und die Tagline lässt ja erwarten, dass wir mehr Helligkeit zu erwarten haben. Ja, das hat mich schon ein bisschen verwirrt. Also klar, der doppelte Flash hinten, aber ist auch ein bisschen fad. Die aktuellste Idee, die ich im Kopf habe, ist, dass die Displays noch mehr Helligkeit haben, sodass sie so zu voller Tageslicht taugen, was sie ja jetzt auch schon fast tun. Das bringt auch nicht so viel. Vielleicht bezieht sich es auch einfach auf die Bright Colors, die kommen. Das glaube ich auch. Ich glaube, ihr interpretiert viel zu viel da rein. Also ich glaube, das wird einfach ein farbiges iPhone sein. Wird es der Masse vorgestellt. Nicht uns durchgeknallten Freaks, die so furchtbaren Blogs lesen. Ich finde aber Orakel lustig. Und wenn man da ein bisschen weiter rein orakelt, dann ist eigentlich, wenn sie wirklich eine Uhr machen sollten, dann wäre es ja für dieses Uhr-Display super wichtig, dass man das bei voller Sonneneinstrahlung gut lesen kann. Und diese Helligkeit, die diese Uhr dann hat, wird dann auch in alle Produktlinien, die komplette Produktlinie mit übertragen. Und deswegen ist der Tag für alle so viel heller. Aber wann sollen die diese Uhr machen? Ja, nur auf keine Zeit. Ah, dann machen sie halt andere Sachen nicht fertig, so wie immer. Ach, die iPad-Version eines, ach, darf ich nicht sagen. Meinst du wie das Betriebssystem? Nee, wir können dann auch davon ausgehen, dass das tatsächlich am Dienstag schon iOS 7 dann kommt. Und dann wohl auch, wie bereits hier an dieser Stelle gerüchtet, für alle. Das zeichnet sich so ein bisschen ab. Es spricht leider nichts dagegen. Ich hätte ja gerne noch so 1-2 Wochen Zeit, da was einzureichen und so die Updates zu machen, falls dann doch noch was drin ist. Also wir haben jetzt, es wurde ja so Bericht erstattet, wann diese Betas alle kamen und laut dem ist ja nichts Neues gekommen seit 3 Wochen und schwierig. Wenn das schon die finale Version ist, dann das ist immer so ein ganz schwieriges Ding als Entwickler. Ich habe bei so vielen macOS 10-Versionen dann gedacht, ja, da wartest du noch drauf. Das wird bestimmt noch gefixt. Das fixen die bestimmt noch. Das ist so offensichtlich. Das muss, das können sie nicht drin lassen. Und dann war es halt doch irgendein Sonderfall, der nur in der ersten Version von so einer Beta so aussah, als müsste denn jeder sofort erkennen. Ja. Also da müssen wir halt irgendwie... Aber er kennt doch mittlerweile Apple. Er wisst doch mittlerweile, wie es läuft bei Apple, was das betrifft. Ja, wir wissen nichts und wir machen einfach raus. Also ich hoffe ja, dass jetzt am Dienstag eine Golden Master kommt für die Entwickler und dann zusammen mit dem Launch von den... Also zusammen, wenn dann das Gerät in den Regalen steht, dass dann auch dann iOS 7 für den Rest kommt. Würde ich mir wünschen, könnte ich mir vorstellen, aber... Wünschen würde ich mir das auch. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass tatsächlich das am Dienstag schon für alle kommt. Okay. Was ich mir nicht vorstellen kann, bei den geleakten Bildern von so viel komplett fertig verpackten 5Cs, dass die nicht wirklich schon so on sale now sind. Und dann hast du iOS 7 auf den Geräten und dann hast du auch so zum Runterladen morgen oder so. Aber du hast zumindest auf den neuen Geräten bist du schon, hast du schon dein iOS 7 Problem. Und das 5S kommt wahrscheinlich dann später. Das glaube ich auch interessanterweise. Aber was wird das 5S sein können? Hast du vielleicht neue Ideen, was das 5S kann, außer Fingerabdrücke abhacken? Außer Fingerabdrücke. Noch schneller, noch dünner, noch leichter. Noch, weiß ich nicht. Vielleicht auch wieder ein Software-Feature wie damals beim 4S, dass sie dann sowas ähnliches wie Siri hier vorstellen. Also diesmal, keine Ahnung, Siri, das funktioniert oder iCloud, das funktioniert. Funktioniert nur mit dem 5S. Ja. Verkaufsargument. Schwierig. Also, ich finde es ja schön, wenn der Formfaktor sich nicht ändert, aber mal sehen. Gut, macht ja Sinn. Bei 4 neuer Formfaktor, 4S nicht. 5 neuer Faktor, 5S nicht. Wird Sinn machen. 5C aber schon. 5C ist ja auch kein 5er. Verstehe. Wobei das 5C ja von den Abmaßen schon so nahe am, am 5er ist, glaube ich, dass das meiste funktionieren wird. Also die Hüllen natürlich nicht, aber so überall, wo man jetzt diesen Dock-Connector mit reinstecken, also den Dock-Connector sage ich schon, wie heißt das denn? Lightning. Ich verwechsel immer Thunderbolt und Lightning, aber das ist Lightning. Den Lightning-Stecker rein. Ich glaube, überall, wo so ein iPhone 5 reinpasst, passt das 5C dann auch rein und das ist ja dann auch schon wieder in Ordnung für die Größenordnung. Ich finde, beim großen iPad finde ich es viel schlimmer. Das wäre übrigens das Feature, das ich mir wünschen würde fürs 5S. Nämlich, dass es auch Thunderbolt kann. Sprich, dass du dann tatsächlich ein Thunderbolt and Lightning-Kabel hast. Ja, das hat aber mehrere Probleme leider, weil du natürlich Thunderbolt hast du, wenn du jetzt nicht den Mac Pro hast, hast du ein Kabel und das ist dann ein Bus. Und ich glaube nicht, dass das iPhone was anderes als die Endstelle wäre. An der Geschichte. Ach, dann kann man wieder irgendwie so Y-Kabel verkaufen. Die Geschwindigkeit wäre natürlich schon nett, aber da können sie erstmal USB 3.0 machen. Das wäre dann auch schon mal gut. Im Moment ist ja alles noch zu. Glaubst du wirklich, dass sie USB 3.0 machen? Ja, ich denke nicht, dass sie Lightning, also Thunderbolt machen. Glaube ich nicht. Also das ist zu hardcore für die Stelle. Schade. Das wäre so lustig. Was würdest du denn mit dem Anschluss machen wollen? Ja, nichts. Ich will nur dieses Thunderbolt and Lightning Kabel. Das dachte ich mir auch nicht. Da fällt nicht nichts ein, was ich damit anfangen soll. Insta-Backup. Insta-Backup. Ja, die so. Cloud. Mhm. Thunderbolt-Cloud-Kabel. Das iPhone könnte seine Dateien auf dem Computer-Desktop anzeigen. Und dann kann man die ganz schnell rüberziehen. Okay. Aber Dateien sind doch tot. Es gibt doch kein Dateisystem mehr. Also ich glaube ganz sicher, dass ein verbesserter Bildstabilisator kommt. Okay. Ja. Das glaube ich auch, aber das ist ja eh schon, wobei das eh schon gut ist. Ja. Also wenn du so aus der Hand mal so ein Filmchen aufgenommen hast, da kommt schon eigentlich ein relativ stabiles Bild dabei raus. Sind denn irgendwelche neuen Löcher gefunden worden in der Hülle? Früher war das immer so, dass neue Löcher auftauchen und dann weiß man, okay, hier kommen noch 5 neue. Kameras und da kommt noch ein zweites Audiokabel. Das ist Flash halt. Das ist vom Flash halt, dass das so ein bisschen ein zweites Ding hat. Also ich glaube stark an die Nachtsicht-Variante. Also dass der zweite Flash auch so ein Infrarot aussendet das und dann, dass du auf einmal so eine Nachtsichtkamera mit drin hast, das ist technisch möglich. Und die NSA hat sich beschwert, dass sie nachts nichts mitschneiden kann. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ob das so interessant ist für Apple, irgendwie grüne Bilder aufzuzeichnen. Das ist aber deshalb heißt es Telefon ja auch 5C, wobei da hast du der zweite Flash nicht da. Ach, aber du könntest dir die Nachtfarbe aussuchen. Ja, da haust du einen Instagram-Filter drüber. Und warum sind die grün eigentlich, die Nachtsichtdinger? Ich denke, das kommt noch aus der Zeit, wo sie Lichtverstärker benutzt haben und da halt irgendwie über Phosphor funktioniert haben. Okay. Aber es macht überhaupt keinen Sinn mehr jetzt, oder? Für so. Nee. Weil da ist ein Sensor, der nimmt irgendwie Werte auf. Und also er kriegt da keine Farbe mit und dann machen wir halt irgendwas draus. Die billigen Infrarotkameras sind auch alle schwarz-weiß. Ja. Nur die teuren sind grün. Das ist fast wie damals mit den Computern. Obwohl, da waren die Schwarz-Weiß-Monitore richtig. Da waren die billigen grün und die teuren bunt. Ja, nee, Schwarz-Weiß oder Bernstein. Ja, oder grün-grün. Ja. Bernstein. Oder Handys waren nochmal Bernstein. Gab es da einen Grund? C64 hatte, na gut, es waren nur 16 Farben. Und C64 denke ich mal weiß auf blau. Ach, schön. Schneider, CPC, dunkelgrün auf hellgrün. Genau. Ja. Hat funktioniert. Nee, das war... Du hast das war mein Monitor. Du hast einen falschen Monitor gehabt. Das ist ich weiß, knallgelb der konnte auch bunt. Auf blau. Ja, ja. Ja, Schneider war knallgelb. Ja. Wenn man so reich war und sich den Farbmonitor leisten konnte. Amiga, blau, orange, weiß, schwarz. Ja. Aber ja. Sind wir durch mit dem Monitor? Ja, ja. Wir harren der Dinge, was passieren wird nächste Woche. Wahrscheinlich werden wir dann auch zeitnah dazu eine Fanboys-Folge aufzeichnen. Ja, das würde ich ja schon... Würde ich ja schon erwarten, dass wir das tun. Ja. Schön. Als nächstes habe ich auf der Agenda, dass andere Firmen schon versuchen, Produkte zu kopieren, bevor es die Produkte dann auch gibt. Ich hatte letztens ja auch gelesen, irgendwie, dass ein Analyst schon gesagt hat, wie viele Apple Smartwatches sich, also iWatches sich verkaufen werden innerhalb der nächsten 3 Jahre. So, und Samsung hat das wohl auch gelesen und macht jetzt auch sowas. Naja, ja, jetzt wo der Barmer abgetreten ist, muss es halt Samsung machen. Stimmt, das hat das der Barmer dann gemacht. Der Barmer. Der Barmer. Nicht so wirklich mit dem Obama. Ja. Aber was macht denn diese Smartwatch? Warum brauchst du das überhaupt? Was kann die denn? Gute Frage. Kannst die Zeit ablesen, das gehe ich mal davon aus. Was kann sie denn noch? Die kann relativ viel, aber auch ziemlich sluggy und langsam. Ich habe mir ein Video angeguckt. Die hat Apps, bis zu 11. Apps. Und bei den Apps kam irgendwie sowas wie Pass vorbei auch und ich glaube Facebook. Und ansonsten zeigt es halt die Zeit an. Ach, du kannst damit Pass telefonieren. Es ist also auch touchsensitiv. Du kannst sogar wählen. Ja, kannst du auch dein Auto so kidmäßig. Ja, ja, ja. Dick Tracy. Was noch? Hallo, Dick Tracy. Nicht Kid. Dick Tracy. Dick Tracy hatte auch so eine tolle Uhr, die. Was konnte die genau? Der hat auch telefoniert. Ja, ja, telefoniert. Ja, aber im Gegensatz zu der Dick Tracy-Uhr ist die Kamera, weil der hat ja videotelefoniert auch mit seiner Uhr, ist die Kamera irgendwie so ein Knubbel an der Seite. Ah. Da müssen wir irgendwie. Also, das wäre noch mehr Nasenkamera wie alles andere. Geil. Aber eine 1,9-Megapixel-Kamera ist da drin. Da kann man bis zu 10 Sekunden Filme aufnehmen. Wobei, das ist jetzt schon wieder gefährliches Halbwissen. Und ja, es heißt Gear. Galaxy Gear. Und hat Batterie für ungefähr einen Tag. was sich dann darin äußerte, dass die Aussteller, die sie da hatten, die sie auf der IFA hatten, alle kein Video mehr aufgezeichnet haben schon, weil die Batterie zu schwach war für Videoaufzeichnung. Also das ist alles so ein, von der Umsetzung her, so ein, alles so ein Nix-Schräg-Produkt, das nicht gut genug ist. Ja? Ich glaube ja, Apple hat dieses Gerücht tatsächlich absichtlich gelauncht, damit alle versuchen, sowas zu machen, in dem Wissen, dass es irgendwie nicht sinnvoll geht. Und die jetzt mit dem Blödsinn beschäftigt sind. Es klingt wie ein Scherz, aber irgendwie ist viel dran. Ich könnte das echt auch vorstellen. Nun ja, wer sich für, also wir haben jetzt irgendwie auch alle unsere Pebble gerade nicht an. Ich nee, prangere. Meine hat schon wieder keinen Strom zu Hause. Ja, ja, das ist ja das. Also die Pebble hält ja wenigstens 5 Tage oder so. Ja, schon. Ja. Eigentlich sogar ein bisschen länger. Ja, aber selbst das ist irgendwie zu wenig an sich. Nee, meine hat aber auch dieses Sonnenproblem. Also wenn es zu viel Sonne abkriegt, dann macht das Display lustige Artefakt-Dinger. Also es ist jetzt auch nicht so. Also ich kann mir ja eine Uhr als Fitness-Accessoire vorstellen. Zum Laufen, zum Aufzeichnen. Das kann es natürlich auch. Hat ein Pedometer drin, das Gear. Also, ja. Oder so als Ersatz oder als Nachfolger des iPods, da könnte ich mir so eine iWatch vorstellen. So ein Fitbit-Ding. Ja, irgendwas in der Richtung, aber sicherlich nicht nächsten Dienstag. Also ganz interessant, von der Fläche her, von der Displayfläche her, ist es ungefähr so groß wie so ein iPod Touch, also nicht iPod Touch, sondern iPod Nano, die quadratische Variante. Und auch von der Bedienung her ist es halt ähnlich fummelig dann dadurch, aber noch viel langsamer, also noch viel mehr, noch viel sluggischer. Aber hat Apple der Touch nicht diesen quadratischen eingestellt, weil er sie nicht verkauft hat? Gibt es den schon nicht mehr? Gibt es den längst nicht mehr. Echt? Gibt's nicht mehr. Aber ich habe so in der Vergangenheit. Und ich habe auch noch das Urband dazu. Das wurde ja auch mal gekickstartet. Den konnte man aber nicht programmieren, oder? Nee. Weil dann hätte ich ihn cool gefunden. Man kann nicht alles haben. Ja, aber der ist ja auch noch, der ist, glaube ich, noch so auf diesem alten, auf Pixo gelaufen. Oder wie hieß das? Pixo? Ja. Pixo, glaube ich. Pixo, iPod Nano. Ja, stimmt. Die anderen, aber waren dann auch Touch? Auch Touch, aber Longscreen-Touches sind die. Die sind gar nicht so schlecht, obwohl die auch gut auf Pixo laufen. Die sind im Grunde wie der Original-iPod, nur kleiner und leichter. Ja. Und, aber die fand du brauchst ihn ja nicht mehr, du hast jetzt ein iPhone. Mhm. Stimmt. Es ist die Frage, ob sie die auch nochmal nachfaken jetzt, also ob sie Pixo dann auch nochmal auf iOS 7-Style umfaken oder ob sie die iPods tatsächlich jetzt da mal absägen an der Stelle. Die sind nicht auch so iOS-iPods. Wann kam so iPod-Announcement die letzten? Nur so nebenbei, denn, oder? Ja, nicht mehr so voll. Hm. Ja, gewöhnlich auch nur einmal im Jahr neue iPods, so am Rande dann. Also ich bin da echt aber auch raus. Also ja. Ich habe früher so die iPods noch so für die Familie teilweise so verschenkt. Aber so, wenn man ein iPhone hat oder irgendwie nochmal ein Gerät nur für Musik, nehme ich einfach nicht her. Tja. Nun ja, nun denn. Genauso wenig wird man wahrscheinlich diese Samsung Smartwatch hernehmen. Wir warten mal ab und gucken. Abwarten und gucken tun wir auch schon länger bei Godus. Und das kündigt sich jetzt mit nicht riesen, aber immerhin kleinen Trippelschritten an. Wir erinnern uns, wir haben alle Curiosity nicht gespielt, also bis auf Marcel. Ja, ja, der war ja da voll kurios. Ja. Marcel ist dann trotzdem nicht der Gott von Godus geworden, aber der Gewinner von Curiosity. Und Godus geht jetzt in die Open Steam, Steam Early Access. Steam Early Access Geschichte und man kann jetzt diesen Populus-Nachfolger oder die Populus-Reinkarnation von Herrn Molyneux dann ab 13. Schon mal zumindest in dem Early Access spielen und kann dann berichten, ob es sich lohnt. Ja, also dieses Steam Early Access heißt halt im Prinzip, dass du da schon Betas veröffentlichen darfst in deinem Spiel. Das kann aber jeder nutzen, der einen Steam-Account hat. Mhm. Oder brauchst du da... Ich weiß nicht mehr, ob du irgendwie ein Setting umstellen musst oder nicht, aber du kommst auf jeden Fall drauf zugreifen. Mhm. Du kannst halt schon kaufen, bevor es fertig ist quasi. Was jetzt bei so einem Spiel wie Godus wahrscheinlich auch vollkommen in Ordnung ist, bei einem Story-driven Spiel ist es wahrscheinlich ein bisschen doof, wenn du schon mal so halb fertig spielst. Mhm. Ja, ja, ihr seid gespannt auf Godus. Ich kann dem immer noch nichts abgewinnen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das Video sehen, was jetzt draus geworden ist. Hm. Genau. Also meine Befürchtungen sind groß, aber... Die Befürchtungen sind groß, nicht die Hoffnungen? Nein, aha, nicht die Hoffnungen. Okay. Aber vielleicht wird es ja ganz nett. Also ich warte eher auf The Witness. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf. Das müsste ja auch demnächst dann irgendwann in den nächsten 3 Monaten... Stimmt, das ist ja noch PS3, oder? Nee, das ist PS4. Ah ja, stimmt. Aber die PS4 ist ja auch nur noch 2 Monate weg. Wahrscheinlich kommt es im nächsten Jahr. Ja. Gut, wo wir schon bei den Konsolen jetzt gerade sind. Wir haben uns letzte Woche nach dem Podcast irgendwie gerade an den Rechner wieder gesetzt gehabt. Da lasen wir seltsame Nachrichten in diesem Internet und hielten das erst für einen Scherz. Es stellte sich aber raus, Nintendo meint das ernst. Das ist ja vielleicht sogar so ein bisschen ein Muster von Nintendo. Ja, stimmt. Ja, was haben sie gemacht? Unter der Webseite nintendo.com 3DS New gibt es den 2DS zu bewundern. Tja. Ja. Und das ist wirklich genau das, was man sich vorstellt. Ein 3DS ohne 3D. Mhm. Und auch was so schön ist, ohne Klappe. Also es ist wirklich irgendwie so ein komisches Kylie. Wahrscheinlich so liegt es in der Hand wie das Spielepad, wie heißt es denn, von der Wii U. Ja. Tendenziell vom Gefühl her. Und ich glaube, das ist der Wii U Controller, oder? Vielleicht, ich weiß es nicht. Da habe ich schon. Ja. Heute machen wir es immer wieder an. Ja, wir haben es schon lange nicht mehr wieder angemacht. Hoffentlich geht es hier noch. Ja, die wurde geupdatet. Super. ja, auf alle Fälle so ein 3DS ohne 3D, ein bisschen billiger, in irgendwie 2 Farben und ja, that's all it is. Das Gehäusefarben. Ja. Das eigentlich Spannende finde ich ja, wird jetzt da das linke Bild angezeigt oder das rechte? Ja, die beiden natürlich, wenn du den 3D-Modus ausmachst, dann hast du einfach mehr Auflösung. Hast du wirklich? Das ist wirklich mehr Auflösung. Ja, das ist schon immer mein ganzer Drive. Nein, aber damit. Ist der 2DS auch wirklich mit mehr Auflösung, ist die Frage. Du meinst jetzt, dass sie dem 2DS weniger Pixeldichte spendiert haben da oben? Kann man das vorstellen, weil das ist ja das Billiggerät. D- dass er nur die eine Hälfte, ein, nein. Nein, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Also ich erwarte daraufhin dann auch demnächst die Wii Me ohne den komischen Wii U Controller. Wie someone else. Nee, ja, die ist ja übrigens auch billiger geworden in dem Zuge. Hat sich auch, also ich habe letztens diese Verkaufscharts von Nintendo gesehen und das geht irgendwie alles steil bergab. So, wenn man das extrapoliert, dann verkaufen sie in einem halben Jahr gar nichts mehr. Deswegen haben sie jetzt die Wii U auch, also zumindest in der Deluxe-Variante, auch billiger gemacht. Mal sehen, ob es hilft. Was ist denn die Deluxe-Variante? Das ist das Ding, das hier rumsteht. Also was ist da anders? Ich ist glaube, die ist schwarz, richtig. Ich glaube, das ist so Verkaufsargument Nummer eins. Und ich glaube, sie hat auch als einzige den optischen Ausgang, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Mhm. Und ein Spiel dabei, glaube ich, war da immer. Ja. Es gab die im Bundle mit Mario und mit Zombie und Gedöns. Aber was ich sehr lustig fand, einen Tag nachdem Nintendo das Nintendo 2DS angekündigt hat, war dann die Unity Keynote. Stimmt. Und die haben Unity 2D angekündigt sozusagen. Ja, der Trend geht weg vom 3D zum 2D. Also das, was ich mir sehr gewünscht hatte, nämlich nativer Support für 2D-Spiele, wird in der 4.3 drin sein. Mhm. Mit Sprite-Sheets und dem ganzen Kram. Wahrscheinlich ist es für mich zu spät. Ich werde wohl trotzdem meine Plugins weiter benutzen. Ich habe nichts gehört. Ich werde wohl trotzdem meine Plugins weiter benutzen. Wahrscheinlich werden dann die Plugins auch noch umgestellt auf das Native. Hm. Ich erwarte mir da viel. Aber das ist eine gute Nachricht, weil sie wohl gesehen haben, dass wahnsinnig viele Leute das mit 2D benutzen. Ja, seit de facto Standard in der Indie-Szene mittlerweile. Unity, ja, genau. Hm. Es ist noch nicht ganz klar, wann die 4.3 rauskommen wird. Hm. Und für die 4.x, was auch immer das sein wird, haben sie neue GUI angekündigt, also mal eine vernünftige, weil die GUI-Funktionen sind schon problematisch eher. Ja. Der Helderson hat ja dann noch gesagt, so von wegen hier, unsere 2D-Engine ist die beste, wo gibt auf der Welt und alle anderen können einpacken und haben nicht verstanden, wie man 2D-Engines macht und wir machen das jetzt richtig. Oh ja, das habe ich nicht gehört. Ja, doch. Wieso das denn? Ich weiß nicht. Also, ich weiß bloß, dass es spezielle 2D-Physics auch geben wird. Mhm. Was ich erstaunlich fand, weil mit ein paar Klicks kann man die 3D-Physics eigentlich ganz gut konfigurieren. Dass sie für 2D gut funktionieren. Mal sehen, was das noch bringt oder was nicht. Ich freue mich jedenfalls drauf. Und wird spannend. Genau, ein paar mehr Details kann man sich auch angucken. Wir haben die Keynote verlinkt. Mhm. Und ja. Ja. Und dann habe ich noch auf der Liste was zur Ouya. Und da steht nur Kickstarter-Fu und ich weiß gar nicht, um was es geht. Ja, ich hatte doch vor ein paar Wochen mal berichtet, dass Ouya jetzt den Ouya-Kickstarter gemacht hat. Ja, diese Nummer, genau. Wo die Leute Geld dazu kriegen, wenn sie gekickstartet werden. Also wo sie quasi Kickstarter-Projekte sponsern, wenn die im Umkehrschluss exklusiv für die Ouya sind. Also Geld auf den Haufen werfen, wo schon Geld generiert wird. Und jetzt waren zwei Projekte im Verdacht, dass da nicht alles mit rechten Dingen gelaufen ist. Hm. Sondern dass eventuell da jemand gesagt hat, okay, ich kriege ja eh das Doppelte raus, also kann ich das sozusagen reinstecken. Was irgendwie komisch ist. Hm. Genau, also die sich wohl selbst gebackt haben könnten. Was jetzt rausgekommen ist, weiß ich auch nicht. Aber ach so, warum? Okay. Aber die, also irgendwie, das eine Projekt wurde von einer Person gebackt, die seit 2 Jahren als vermisst gilt. Hm. Ich weiß nicht, was rausgekommen ist. Es ist auch egal. Das, was ich daran sehe, ist, dass dieses Modell vielleicht nicht das günstigste ist. Mhm. Zu sagen, wir werfen da Geld hin, wo schon Geld ist. Ja. Die Ouya ist auf jeden Fall immer noch in den Nachrichten, aber nicht unbedingt mit positiven Schlagzeilen, wie das so ist. Jo, dann mache ich einfach mal sequenziell weiter, auch wenn es jetzt da wirklich gar keine Verbindung gibt zwischen Ouya und Kevin Spacey. Aber das kommt von dir, Dom, oder? Das kommt von mir, ja. Ja. Du hast uns Kevin Spacey hier auf die Agenda geschrieben. Nee, Kevin Spacey hat eine ganz tolle Rede gehalten, so 45 Minuten lang. Kevin Spacey am Rednerpult vor das Edinburgh Festival, oder? Ja, vor Networking People hauptsächlich, glaube ich. Und Fernsehnetworking. Fernsehnetworking, ja, ja. Fernsehmenschen. Nicht jetzt. Systemadministratoren. Nee. Und er hält eine fantastische Rede, die so in einem kurzen, also einen Kurzzusammenschnitt gibt, wo man einfach noch ein bisschen so die Highlights hören will. Und auch in der langen Version, die ich sehr empfehle, wenn man sich die Zeit nimmt, weil er hat es kapiert, so wie das mit dem Fernsehen laufen sollte und wohin die Reise gehen sollte. Und das ist schön. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, wir haben es hier, glaube ich, schon erwähnt, dass er eben House of Cards auf Netflix released hat. Also er als Hauptdarsteller und zusammen mit dem anderen auch noch produziert und so. Genau. Und dann so Netflix-Release mit so, ab jetzt könnt ihr, guckt einfach mal alles oder nicht, wie ihr wollt, zu dem, ja. Ja, genau. Und Netflix hat jetzt da durchaus Erfolg mit dieser Veröffentlichungsstrategie. Also Arrested Development, die neue Staffel, kommt ja auch bei Netflix oder kam bei Netflix. Und Orange is the New Black ist ja auch... hat auch gute Kritiken bekommen und ist so das nächste große Ding gewesen für Netflix. Also die scheinen da recht auf dem richtigen Weg zu sein zumindest. Ja, und irgendwie, er erzählt halt so ein bisschen die Geschichte, dass er diese Idee hatten, das umzusetzen und machen wollten und dass halt alle amerikanischen Sender einen Piloten wollten und dass das keinen Sinn macht für diese Serie, weil du in den Piloten nicht so viel Story schon aufbauen kannst, weil es eben, du willst eine lange Story-Arc erzählen. Mhm. Also kannst du keinen Piloten machen, indem du schon weißt, was passieren wird oder indem du die Charaktere auch nur so weit genug vorstellst an der Stelle. Und deshalb wollten sie auch keinen Piloten machen. Ja, weil das ist auch so, sondern gleich halt mit dem richtigen Ding beginnen. Und Netflix waren wohl die Einzigen, die gemeint haben, ja, wir sind interessiert, wir machen das. Wie viel Seasons, willst du? Es ist ganz nett. Hört es euch selber an, wie es er erzählt. Er hat das sehr, bringt es sehr, sehr pointiert und gut rüber. Du willst einen Film machen? Dreh doch schon mal die ersten 5 Minuten. Das ist auch was Schönes, was er an der Stelle gesagt hat. So, ja, dass Serien gegen Film gewonnen haben eigentlich schon. So, das ist auch irgendwie, wird das nicht so öffentlich ausgesprochen. Aber tendenziell, wenn du eine lange Story-Arc hast, viel erzählen willst, eine komplexe Story rüberbringen, dann passiert es halt inzwischen in Serien. Und das ist halt sowas, das ist einfach in den letzten 10 Jahren passiert, dass sich das geändert hat. Früher war das halt nun mal der Film. Und jetzt ist es nicht mehr. Und das fand ich auch nochmal gut, das so zu hören, dass das auch jemand so in der Industrie auch behauptet. Ja. Also das habe ich auch in meinem persönlichen Nutzerverhalten gemerkt, dass es mir gar nicht mehr so viel Spaß macht, mich bei einem Film drauf einzulassen, weil ich brauche dann so die halbe Stunde, um mich auf diese Welt einzulassen und nach 1,5 Stunden ist es schon wieder vorbei. Das ist irgendwie so wie eine Kurzgeschichte mittlerweile. Ja, auch große Empfehlung von mir, ist interessant. Es ist allerdings audioqualitätstechnisch ein bisschen schlimm. Fandest du? Das, was ich da verlinkt habe, oder? Also da ist ein bisschen Echo auf dem linken Kanal und so, weil das Mikrofon irgendwie komisch steht und dann ist man immer so ein bisschen irritiert. Also vielleicht auf Mono runter mixen, wenn man das irgendwie kann. Ja, ich habe das eh vom Laptop geguckt, da ist nicht so viel Stereo. Das stimmt. Jo, und dann kommen wir zu einem Entwickler-Spezialthema. Alle, die jetzt nicht für Apple entwickeln, denen wird das wahrscheinlich jetzt eher sonst wo vorbeigehen, aber für uns ist tatsächlich jetzt die Hölle übergefroren. Der Bugreporter, der seit 12 Jahren nicht geupdatet wurde, gefühlt. Naja, wurde diesmal schon mal geupdatet dieses Jahr. Ja, gut, ja, aber zumindest nicht optisch. Also nicht viel. Nee, der war ja kurzzeitig im Juni oder im Mai schon mal online. Ja, kurz vor der WWDC war da mal online. Ja. Da haben sie aber nichts dran geändert. Nee. Das ist, was mich am meisten irritiert an der Stelle. Genau, also das sieht jetzt so ein bisschen aus wie iCloud Mail. So. Also gefühlt. Wie iCloud Mail vor der Beta aussah. Ja. Also, was man so als iCloud Mail kennt. Genau, das sah vorher ganz schlimm aus, sieht jetzt ein bisschen besser aus, finde ich. Ja. Aber praktischer ist es auch nicht. Anders, ich wollte gerade sagen, was hältst du davon? Hast du schon was gefeilt? Ich feile immer. Nee, es ist halt wieder eine, es macht keinen Unterschied, es sieht jetzt besser aus. Es sieht jetzt wieder veraltet aus, zumindest bis Dienstag, ab Dienstag zumindest. aber praktischer finde ich es nicht. Ich finde es irgendwie auch nicht praktischer, weil gerade, dass sie die ein paar von dem Gesamtfeld in einzelne Felder aufgeteilt haben, nervt eher beim Eintragen, finde ich. Mhm. Und es ist fast ein bisschen mehr Aufwand, Bugs einzutragen als vorher. Es ist ein bisschen anders und aber ja, das einzige Schöne finde ich wirklich dieses Drafts-Feature, dass du, wenn du beim Bug nicht alle Informationen parat hast, den erstmal als Draft speichern kannst und dann morgen oder übermorgen fertig ausfüllen und nicht alles sofort verlierst. Also, das ich ist so, mach das mal ganz anders. Ich schreibe dir immer komplett in Textmate. Nee, nicht Textmate, Textedit. Textmate gibt es nicht mehr. Textedit und speichere es in der Cloud dann. Und dann, wenn ich dann fertig bin, copy and paste ich einfach das dann drüber. Hm. Ja. Deshalb ist mir die neue UI auch ziemlich egal. Also für mich macht es eher so einen Eindruck, als ob die gemerkt hatten, oh, das ist ja schon irgendwie 10, 13 Jahre alt, wir müssen das irgendwie neuer machen oder das irgendwie diese Distribution kompiliert nicht mehr, wir müssen jetzt irgendwas machen, haben das irgendwie neu geschrieben und dann wie so ein halbfertiges MobileMe-Framework drüber gesetzt. So wirkt es auf mich. Ja, so sieht's aus. Da durfte der Intern irgendwie ein bisschen Support-Core drauf werfen und dann. Ja. Was bei mir ganz schräg funktioniert, ist bei den Produktbereichen, die man da angeben kann, sind hier jetzt komische Icons dabei. Und wenn du ja, bei RW 7 auch. Ja. Und ich habe jetzt schon mehrfach was gegen das OS X SDK gefeilt, statt gegen das iOS SDK. Und ich weiß nicht wieso. So okay. Im BrainNet-Bedienungsmodus, wegen den Icons und wegen der Anordnung. Und Wobei es gibt jetzt mehr Kategorien, kann das sein? Ein bisschen andere Kategorien, glaube ich auch. Ja. Früher gab es nur iPhone SDK und das war dann auch fürs iPad. Mhm. Aber ich kann sein, dass das auch schon abgeändert hatten für die ältere Version. Mhm. Ah, wer hier zuhört und einen Developer-Account hat und noch nichts von Radar oder bugreport@apple.com wusste oder noch nicht ein einziges Ding eingetragen hat, einfach mal vorbeigehen und was eintragen, was euch am OS nervt oder wo du drüber gestolpert seid. Also das zu benutzen ist schon, lohnt sich. Also die Dinger werden zwar nicht unbedingt gefixt, aber das ist so der einzige Weg, wie man eigentlich wirklich Apple mitteilen kann, da läuft was schief. So, also das ist ein bisschen so wie wählen. Du kannst einfach deine Bugs hinschicken und wenn genug Stimmen kommen, wird es umgesetzt. Irgendwann. Ich habe immer gedacht, es reicht, wenn man sich hier drüber aufregt. Aber Ja. Nee, also es reicht nicht, wenn du es auf Twitter postest. Du musst es da nochmal reinschreiben. Das ist ganz interessant, weil es gibt so Features und Bugs im System, die halt weit bekannt sind, auf Stack Overflow schon lange Threads haben, aber zu wenig Bugs, dass sie gefixt werden. Also es ist schon auch so, also bei denen, die jetzt lange nicht passiert, einfach mal noch einen Bug nachfallen, ist durchaus hilfreich. Bei mir geht es immer in so Phasen. Ich weiß nicht, am Anfang auf meiner Mac-Zeit habe ich mich gefreut, oh, da ist jemand, der hört zu. Oder der nimmt zumindest die Daten auf. Da habe ich immer so enthusiastisch so alle UI-Bedienen-Bugs, die mir so aufgefallen sind, die genervt haben, alles gefeilt. Dann habe ich irgendwann mal aufgehört, weil es halt einfach irre viel Arbeit ist. Und jetzt als Entwickler ist es halt wieder so, wenn man konkret vor einem Problem steht, gerade wenn die neuen Versionen kommen und dann was nicht läuft, dann ist halt das der einzige Weg, um nochmal zu sagen, hey, das läuft entweder nicht gut genug oder es läuft vielleicht sogar in die falsche Richtung. Ja, und so ist es zumindest irgendwo im System, hat mal Piep gesagt. Und es ist wirklich so, also von vielen Apple-Mitarbeitern immer wieder gehört, wenn ein Bug genug Leute drauf hat, also die duplicaten die dann auch so und fassen die zusammen, dann passiert der auch. Aber existieren muss er auf alle Fälle, weil ohne Bug, und ansonsten muss der Engineer den selber feilen, das ist auch scheiße. Das hat aber auch so ein bisschen so immer diesen Effekt, dass wenn du Bugs gegen neue API feilst, dass die meistens halt dann nicht gefixt oder erst irgendwie in 3 Jahren gefixt werden, weil außer dir noch niemand diese API benutzt. So ein bisschen, aber wenn du ein gutes Beispiel machst, habe ich die Erfahrung gemacht, also wenn du ein klar reproduzierbares Beispiel dazu legst, ein ganz, ganz kleines, dann sind die Wahrscheinlichkeiten, also dann ist es am wahrscheinlichsten, dass das Ding dann auch gefixt wird. Also ich würde generell ein Projekt anlegen. Ja. Also wenn ich irgendwas feile, egal wie klein es ist, wird immer das Projekt dran, weil die gucken sich das nicht an, die bauen dann nichts nach, auch wenn es sehr einfach ist, die nehmen sich Zeit nicht, die haben genug an den Kram zu tun. Ja. Muss immer ein Projekt machen, es muss also idiotensicher sein und zu sehen, aha, ich muss auf Bild klicken und dann musst du genau sehen, was dran läuft. Dann guckt sich der Entwickler das da drin an und kann es dann direkt fixen. Aber wenn du jetzt kein Beispielprojekt mitlieferst, dann ist die Chance, dass es gefunden wird oder dass es irgendwie nach hinten verschoben wird, extrem hoch. Ja, in gewisser Weise zu Recht. Also ich habe auch gemerkt bei einigen Beispielprojekten, die ich gemacht habe, dass der Bug halt in einer ganz anderen Stelle liegt, als man eigentlich am Anfang vermutet und beschreibt. Hm. Und dann ist man selber schon mal dem Problem näher. Ja, also den Schritt müsste man dann auch erstmal noch gehen. Also das ist die Reproduzierung. Also auf alle Fälle ist wichtig, wenn es wirklich ein API-Fehler ist, dass man es reproduzieren kann. So ein Weg, wie man es reproduzieren kann, das ist das Mindeste. Und ansonsten ein Beispielprojekt ist natürlich immer toll. Wo wir hier gerade schon am Labern sind, gibt es eigentlich DTS-Inzidenz noch? Ja. Ich hoffe sehr, weil ich... Also zu jedem Account gibt es 2 Inzidenzen noch und dann kannst du ihn nachkaufen. Ah. Hat die jemand schon mal verwendet in den letzten Jahren? Ich habe die immer nur wieder zurückbekommen dann. Ach, zurückbekommen. Ja, also so, ich hatte irgendwie, also den letzten Inzident, das ist auch schon 5 Jahre her, dass ich einen Inzident gefeilt hatte. Jetzt, ja, okay, ich habe den letzten von uns gefeilt, der okay. war letztes ja, Jahr wirklich. Okay. Den haben wir aber auch zurückbekommen. Ja. Weil es ist dann immer so. Erklär mal kurz, was das ist. Also du kannst dann quasi, wenn du einen Incident feilst, dann kriegst du die Zusicherung, dass sich tatsächlich das jemand anguckt und dir dann irgendwie Ratschlag gibt, was du falsch machst. Im Regelfall, so wie wir es gefeilt haben, war es aber dann immer irgendwas, was Apple falsch gemacht hatte und dann bekommt man den zurück und gegebenenfalls einen Workaround. Also so, ruf doch mal nicht die API auf, sondern mach's mal so und so. Aber so an sich ist es so gedacht, dass du quasi so einen Tech-Support auf Entwicklerebene mhm. quasi bekommen kannst. Das ist ein bisschen so wie die Labs oder die WWDC, nur eben, dass es halt das ganze Jahr über und über diesen einen DTS-Developer. Also du redest nicht direkt mit den Leuten im Framework-Team, sondern du hast, glaube ich, nur ein DTS-Team, die das machen und die interagieren dann mit den entsprechenden Teams. Ja, und das läuft auch alles ja. per Mail. Also es ist jetzt nicht so, dass ja. du da jemanden am Rohr hast, mit dem du das jetzt durchdiskutieren könntest. Das heißt, allein um diesen Mailverkehr zu bauen, bist du selber schon wieder meistens an der Stelle, dass du weißt, was Sache ist. Mhm. Also so, das ist halt wie immer beim Programmieren, wenn man es jemandem erklärt, das Problem, wird das so klar, dass sich es schon halb auflöst. Nichtsdestotrotz, gut, dass du es erwähnst, weil ich habe da jetzt so einen Anlass gerade. Ach ja, stimmt, nutzen. Du hast den Anlass, stimmt. Wir haben gerade noch einen Hund. Ja, gut. Synergien im Podcast. Nun ja, Synergien verspricht sich auch Microsoft. Die haben jetzt tatsächlich Nokia gekauft, wie wir irgendwie schon vor einem Jahr gerüchtet hatten. Da gab es ja diese strategische Allianz zwischen Herrn Elop und Herrn Barmer. Klär mich da mal nochmal auf, wie das damals war, weil ich habe mich, wie ich das gelesen habe, auch gedacht, okay, was hatten sie dann vor einem Jahr gekauft? Nee, die hatten sich ja nicht gekauft. Aber andere gesagt, zumindest, oder? Die haben so ein Aktienunternehmen. Das weiß irgendwas, ich nicht. Da ist doch schon auch Geld geflossen. Also, sie hatten auf jeden Fall diesen Deal ausgemacht. Wir machen jetzt also zusammen mit Nokia Windows 8 Phones. Oder nein, Windows, wie heißt das? Windows Phone 7. Das Windows war noch 7, jetzt ist es 8. Stimmt, ja. Aber Phone ist, glaube ich, vorne. Windows 7 Phone? Nee keine Windows Ahnung. Phone und dann die Nummer. Windows Phone 7, okay. 8, whatever. Jetzt 8, ja. Auf jeden Fall hat jetzt tatsächlich Microsoft auch Nokia gekauft, zumindest die Hardware-Spalte. Ja, die Hardware-Spalte von Nokia. Die Frage ist, was an der Stelle dann wirklich passiert. Also machen die jetzt alle Feature-Phones weg oder werden die alle zu Nux? Nee, wie heißt das? Nicht Nux, wie hieß denn das? Dieses Fail-Phone, das sie dann noch ein halbes Jahr lang hatten. Nicht das Fail-Phone, das sie gleich nicht verkauft haben. Das haben sie doch kurz verkauft, zumindest Werbung gemacht. Also die Frage ist, ich finde die interessantere Frage, was sie echt mit der Feature-Phone-Sparte von Nokia machen. Also ob sie die auch auf Windows Phone 8 umstellen oder ob sie die einfach so weiterlaufen lassen oder ob sie eh irgendwie auslaufen lassen, weil Feature-Phones gibt es einfach nicht mehr in Zukunft. Würde ich eher vermuten, dass sie quasi die Feature-Phones wegwerfen und dann sich irgendwie auf Windows Phone 8, sind wir denn jetzt, auf 8 konzentrieren. Ja, und an sich wollen sie halt irgendwie Apple sein. Hardware und Software machen. Das wollen sie doch alle mittlerweile. Ja, aber ich denke, das ist halt so ein strategischer Kauf an der Stelle, zu sagen, so, wir machen jetzt auch tatsächlich Hardware auf der Phone-Ecke. Das ist ja, ich meine, das ist ja Segen und Fluch, das ist alles aus einer Hand. Ich sehe ja schon einen gewissen Charme darin, dass du verschiedene Geräte mit demselben Betriebssystem benutzen kannst und umgekehrt und dass du Dateien austauschen kannst, ja, dass sie nicht so in der Cloud hängen nur und irgendwie gefühlt ist durch diese ganzen Tablets und die Größenordnung fällt es halt demnächst komplett weg. Also ich würde schon fast nicht mehr wundern, wenn E-Mail abgeschafft werden würde oder überhaupt so der Teil, der dann wirklich zwischen den Geräten kommunizieren kann von den verschiedenen Anbietern, wenn der wegfallen würde, weil also Ich finde es schon krass. Also ich finde auch so die Geschichten, die dann in so internen E-Mail-Verkehr rauskommen, so, ja, die können jetzt vielleicht auch einfach so, ohne über uns zu zahlen, da Amazon-Bücher lesen, dann, wie kriegen wir das? Das gefällt uns nicht. Was macht man da damit? Tja. Und diese Login-Mentalität, der auch das Steve auch ganz offen kommuniziert hat in ein, zwei Interviews. Irgendwie ist es schon keine gute Entwicklung. Dass, ich meine, dass Hardware und Software aus einer Hand sind, hat viele Vorteile, aber dass es fast nur noch dieses Modell geben wird in naher Zukunft. Ja, aber macht es denn jetzt einen Unterschied für Microsoft? Wird da jetzt irgendwie was passieren? Weil irgendwie kollaboriert hatten sie vorher ja auch. Ich würde es mir wünschen, wenn da was Schönes bei rauskommen würde. Weil wenn man lieber als Android, so als Konkurrenz zu Apple. Aber ich glaube, da passiert nichts. Das sieht momentan nicht gut aus von Microsoft. Außer mit dieser ganzen Barmer-Muskeen-Geschichte. Hast du die Story von, ich glaube, Gruber hat es verlinkt, gelesen, wie dieses, wir kaufen uns bei Nokia ein Gespräch, also wie Ausschnitte daraus gelaufen sind. Also hat nee, habe ich nicht gelesen. Da hat ein Journalist drüber geschrieben. Ja, nicht erwähnt, woher die Quellen sind. Aber es gab wohl irgendwie einen Moment in diesen Verhandlungen, wo, glaube ich, Barmer bei Nokia war und die dann irgendwie gerade sich so Dokumente durchgelesen, wo Barmer dann volle Kanne auf einen Glastisch gefallen ist. Der zerdeppert ist, ganz laut geschrien, alles irgendwie, und dann am nächsten Tag war halt einfach kein Glastisch mehr da, weil die waren so in getrennten Räumen bei Nokia. Ja, das ist eine ganz nette Anekdote an der Stelle. Wieso ist der auf einen Glastisch gefallen? Weiß keiner. Okay. Aber so, die Verhandlungen waren schwierig und dass da so ein Glastisch zu Bruch gegangen ist, finde ich nett. Ich kenne nur die Geschichte, dass er irgendwie so Stühle durch die Gegend wirft, aber dass er jetzt auf Glastische fällt, ist mir neu. Ja. Und dann haben wir wie immer noch eine Neuigkeit zu Patentstreiten. Das nimmt ja auch kein Ende. FaceTime muss jetzt irgendwie anders sein, weil Apple irgendwelche Patente verletzt. Wer hat denn das verlinkt? Das hast du verlinkt, oder? Ich habe es verlinkt. Das wurde, glaube ich, das ist ein Ars Technica-Artikel an der Stelle. Also es gibt wohl einen Patentstreit, der verhindert, dass die Geräte untereinander direkt sprechen. Also ja, das ist also das nicht peer-to-peer quasi. Das ist das, was patentiert ist. In dem Fall, was dann dazu führt, A, dass alle FaceTime-Calls inzwischen durch Apple-Server gehen, ja, was sie am Anfang nicht getan haben, und B, dass es angeblich auch viel Probleme mit FaceTime gibt. Ich habe es nicht ausprobiert, ich nutze ganz, ganz wenig FaceTime. Ich benutze das regelmäßig, das funktioniert eigentlich gut für mich. Also deshalb kann ich darüber eigentlich keine Aussage treffen, aber ich finde es ganz interessant, dass sie die direkte Verbindung, auch wenn sie möglich ist, nicht mehr benutzen jetzt. Also das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, vor allem, also man sollte denken, dass so Peer-to-Peer-Video was ist, was Basistechnologie ist. Aber offensichtlich sind da auch schon wieder ganz viele böse Patente drauf. Ja. Was vielleicht auch so ein bisschen erklärt, warum nie dieser FaceTime-Standard veröffentlicht wurde, der irgendwann mal groß angekündigt wurde auf irgendeiner Keynote. Aber vielleicht, nur vielleicht. Nur vielleicht. Also ich weiß nicht. Also Open-Source-Ankündigung, WebKit. WebKit ist so die einzige große Open-Source-Ankündigung, die sie wirklich eingehalten haben bis zum Schluss. Und alles andere war so ein bisschen... Ja, den Rest haben sie zumindest so halbgar gemacht. Aber bei FaceTime haben sie irgendwie groß aber auch gesagt, eher tendenziell, weil sie sagen, die kommen auch von der Open-Source-Ecke dann wieder. So das, was vom Betriebssystem öffentlich ist, ist auch schon ganz schön altes Zeug. Die ganze iOS-Seite von dem Betriebssystem-Code sehen wir alle nicht. Ja, also ist ja so Open Darwin, aber nicht jetzt auf ARM und Co. Also das ist... Nun ja. Und dann kommen wir endgültig zu der Nachricht der letzten Woche. Und es war ja viel Unsinn letzte Woche, wie man auch schon gehört hat, die wirklich alles und jeden sprengt. Nämlich wie die neue Android-Version heißen wird. Android 4.4 ist jetzt Nachfolger von 4.1 und heißt KitKat. So KitKat. Ja. So Christa wie Trademark. Genau, KitKat R, so quasi. Und es ist tatsächlich eine Kooperation zwischen Nestlé und Google. Man kann, Don't be evil, ja, genau. Die passen gut zusammen. Android Monsanto. Ja, genau. Nun ja, aber so, es gibt jetzt eben tatsächlich so diese Webseite für Android, die eben mit lustigen KitKat-Sachen gemacht ist. Und es gibt eine KitKat-Seite, die auch irgendwie KitKat 4.4 jetzt noch schmackhafter und gedöns. Ja, also die das ist wirklich so KitKat.com. Ja, auf KitKat.com ist so eine in Rot gehaltene Seite, die so ein bisschen anmutet wie die Mac Pro Webseite. So, das scrollt man sich so durch. Steht dann wie iCandy und thanks to its world-renowned Tri-Core Wafer-Thin CPU with full chocolate coverage. Oh. Und es geht weiter. Und dann bist du ganz runtergescrollt. Da kann man ganz runterscrollen, da ist das Kleingedruckte. Ach, das auch. Monsanto wollte ich natürlich sagen. Aber ich weiß nicht, haben wir nicht darüber sogar schon Witze gemacht, als dann diese ganzen Jellybean, Honeycomb. Mhm. Deswegen mir fiel jetzt auf Twitter auch gar nichts mehr dazu ein, weil die Witze sind ja schon gemacht das worden vor drei Jahren. Ja. Es ist ja eigentlich nur konsequent. Mal abgesehen davon, dass es halt so gar nicht zu dieser Android, oh, wir sind so super open Sache passt. Mhm. Es gibt so Flecken auf der Erde, da muss man nicht hingehen. Auch wenn es ein netter Joke ist. Also ja. Also vorher hieß es ja Key Lime Pie. Das ist auch Key Lime Pie, was auch nicht Kraft in der Zunge rollt. Aber es ist schwierig, weil die Angaben sind, es muss alphabetisch sein, also wir sind jetzt bei K, und es muss ein Nachtisch sein, eine Süßigkeit. Genau. Und das ist halt schon wieder schwierig. Stimmt, Süßigkeit mit K ist nicht einfach. Ja. Raubkatzen waren ja schon schwer, aber. Cool Aid. Aber interessanterweise ist angeblich fließt da kein Geld, sondern. Das ist nur so Abmachung. Ich meine, irgendwie rechtlich abgesichert müssen sie sich haben. Sie können nicht ein Betriebssystem mit dem Namen von einem Snack-Produkt haben, das sie dann vielleicht nicht, also wo sie Rechte nicht haben. Also irgendwie Verträge muss es geben. Es gibt auch auf der KitKat.com-Seite so, also es gibt auch Werbeaktionen massiv. Ja, also du kannst jetzt auch Android-Telefone gewinnen, wenn du KitKat Nexus 7 kaufst auch und so irgendwie komische Codes eingeben. Es ist schon so eine volle Werbekampagne, Werbeaktion. Ja, aber es ist so eine Cross-Promotion-Geschichte. Ja, ja. Muss ich nicht verstehen. Oh, es gibt Orkut für Android. Wie wäre es mit cool. Ferrero Küsschen gewesen? Mhm. Oh ja. Das ist fürs weiße iPhone dann. Nein, das ist doch Rochero. Rochero? Rochero hätte ich fast gesagt. Ferrero Rochero. Nee, das war doch Küsschen, das weiße. Nee. Ja. Das war schon das Küsschen. Ja. Diese leicht rassistisch anmutende Werbekampagne. Ja. Das ist stimmt. Das Küsschen. Ja, richtig. Ich dachte, du meinst weiße Schokolade tatsächlich, aber nein. Was ja dann aber auch nicht Rocher wäre, sondern Raffaello. Raffaello meine ich, genau. Bei Rocher hat der eine goldene Verpackung. Das stimmt. Die Goldkugel. Ja. Oh, mon chéri. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles durch. In other notes, weil Twitter gestern 5 Minuten down war. Ja. Echt? Gibt es den Fellwell noch? Nein. Nee? Ich habe den letztens wieder gesehen. Also nicht normal. Und es gibt dieses blaue Streifen auf Twitter. Das ist. Darüber wollte ich aber gar nicht sprechen. Was tue ich immer, wenn Twitter down ist? Ich gehe auf Google Plus. Und dann kriegt man so mit, wie Google Plus geworden ist. Unbenutzbar. Die Timeline ist weg. Die haben das jetzt so Facebook-mäßig gemacht, wo halt links eine Spalte und rechts eine Spalte, die immer so im Reißverschlussverfahren. Das war auf der I.O., haben sie das vorgestellt. Hm? Ja, aber benutzt habe ich seitdem nicht. Und das ist auch nicht mehr zu benutzen. Das ist halt total random, weil, naja, keine Ahnung. Aber mir wurde dann gleich von den Google Plus Profis, weil es gibt ja echt Leute, die da viel sind, gesagt, wie ich es umstellen kann. Man muss nur auf Barrierefreiheit klicken. Und dann hat man wieder eine Timeline. Ah, verstehe. Ich verstehe. Ja. Apropos Dinge, die wir nicht benutzen. Ich war, glaube ich, auch schon seit 3 Podcasts nicht mehr auf ADN. Ja, ich wollte es nochmal dokumentieren. App.net. Ah, Zerka. Zerka ist erst ungefähr ein Jahr alt. Mhm. Fühlt sich an wie 20. War jemand auf Subjot? Ich wollte gerade sagen, Subjot, mir ist nicht mehr eingefallen. Auf Subjot war ich auch schon lange nicht mehr. Ja. Ja, so geht es dahin. So, jetzt mal die Google Plus App runterladen. Vielleicht habe ich ja was verpasst. Verpassen kann man am Wochenende auch was, nämlich die Freiheit statt Angst. Die ist mal wieder. Samstag ist es, glaube ich, oder? Ich wollte jetzt gerade. Jetzt hast du zu schnell übergeleitet. Habe ich dich überrascht? Ich dachte, am Samstag wäre der Slutwalk. München. Freiheit statt Angst ist ja Berlin. Ja, und 7. ist der? Hallo, helft mir doch mal. Heute ist der 5., das heißt 7. ist der Samstag. Wir können das nicht so mit den Tagen. Am Samstag, der Ort hat sich irgendwann verändert zum Alexanderplatz. Ah, okay, interessant. 13 Uhr, Freiheit statt Angst, ist ja letztes Jahr ausgefallen, gibt es aber dieses Jahr wieder. Ach wirklich? Ich dachte, das wäre gewesen letztes Jahr. Nee, nicht? Letztes Jahr war nicht, vorletztes Jahr war ich da. Okay. Genau, das übliche breite Bündnis gegen... Nicht ganz so breit diesmal. Nee, der Chaos Computer Club ist ja diesmal nicht dabei. Ach so, ja, der ist ja auch nicht gegen Überwachung. Nee, aber die vertragen sich nicht so gut untereinander alle. Da gibt es hinter den Kulissen so ein bisschen... Ja, das war schon immer so. Deswegen hat es mich eigentlich gefreut, dass... Das ist jetzt so ein bisschen hochgebrodelt und... Der CCC ist nicht dabei. Mhm. Da gab es auch einen Taz-Artikel letztens. Aha. Mhm. Gut. Der lässt sich halt nicht instrumentalisieren. Egal von wem. Gegen Überwachung lässt er sich nicht instrumentalisieren. Ja, das ist ja so das Grundproblem unserer lieben Netzszene. Dazu gab es übrigens auch einen Vortrag bei der Open Mind. Ja. Was man da dagegen tun kann. Bei dieser unwählbaren Veranstaltung. Genau, diese. Ja. Genau, aber da kann man wieder demonstrieren und vielleicht ist es auch ganz gut, das jetzt nochmal zu tun. Ja. Nach dem schönen TV-Duell, wo Angela Merkel uns alle beruhigt hat, dass keine Deutschen auf deutschem Boden überwacht werden, sondern nur in der deutschen Luft. Ich kann mich nur an die Schlandkette erinnern. Ja, da hast du das Interessanteste verpasst. Also diese paar Minuten von Angela Merkel sollte man sich reinziehen. Die Moderatoren haben da leider völlig versagt, weil sie überhaupt nicht nachgefragt haben. Hm. Ja, und dann auch Steinbrück nicht ausreden haben lassen, wie er da ein bisschen was Sinnvolles dazu gesagt hat dann danach. Naja. Ja, also das war sehr traurig. Aber ich fand interessant, dass Angela Merkel bestätigt hat, dass sie in der ganzen NSA-Sache nichts tun wird. Tja, Also das haben wir jetzt. Ja, ich weiß, das hast du dir schon gedacht, aber... Nein, ich wollte sagen, das noch mal eine andere Qualität. In ihre Art zu regieren durchaus ein. Ja, aber dass sie nochmal öffentlich in einem TV-Duell bestätigt, dass sie nichts tun wird, finde ich eine Aussage. Tja. Ja. Ja, also man kann also auf die Freiheit statt Angst gehen am Samstag. Und ich wünsche mir, wenn ihr da hingeht und Schilder macht, dass ihr auf die Schilder nicht Bradley schreibt, sondern Chelsea. Genau. So. Denn Chelsea heißt jetzt Chelsea und nicht Bradley. Ja. Genau. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das noch nicht alle mitbekommen haben. Aber das wird sich zeigen und ansonsten kann man es ja auch mal hingehen und irgendwie die Masse vergrößern. Ja, das wäre gut. Ja. Zumindest die Leute, die in Berlin sind. Mhm. Guckte er mich böse an? Nein, ich gucke mich böse an. Verstehe. Ich spiegel dich quasi. Nun ja. Spiegel. Okay, das war der ernste Teil. Das war der ernste Teil. Hätte man jetzt fast nicht gemerkt. Kommen wir noch schnell zum Konsum. Wir haben heute einen kurzen Konsumteil, aber dafür, auch nicht besonders wertvoll, aber interessant zumindest. Und zwar hatten wir noch vorher diesen Bugtracker und wenn man diesen neuen Bugtracker jetzt nicht benutzen will im Web, dann kann man tatsächlich mittlerweile auch Apps benutzen, um Bugs zu fallen bei Apple. Ja, aber gerade im Moment glaube ich noch nicht. Ich habe es noch nicht wieder ausprobiert. Also durch die Umstellung des Web-Interfaces ist es natürlich auch so, der Bugtracker, der natives Frontend dafür auf deinem Mac gemacht hat, erstmal gebrochen, weil so ist es halt gebrochen. Mist. Ich habe gehört, da hat es eine JSON-API. Vorher natürlich nicht, weil es da JSON, glaube ich, noch nicht gehabt. Es kann ja auch sein, dass die Leute bei Kamakiri haben auf alle Fälle gesagt, sie arbeiten dran. Vielleicht geht es auch inzwischen wieder. Ich hatte mich auf alle Fälle Kamakiri geshoppt, kurz vorher, bevor die Umstellung war und es dann gleich wieder nicht mehr ging. Was ist Kamakiri? Das ist japanisch für Gottesanbeterin. Ja, und sie hieß vorher Mentes, aber es war wahrscheinlich wieder so ein Namenskonflikt. Mhm. Und jetzt ist da drin aber eine Übersicht von deinem Bugs und du kannst halt schnell Attachments hochladen und Texte formulieren und schnell reagieren, wenn da so ein trag mal was ein, Request von Apple-Seite kommt. Oder füll noch was weiter aus. Ja. Ich fand es ein sehr schönes Interface, um schnell weiterzufallen, weil schon allein die Autocomplete-Optionen für die Standardfelder waren super. Ja, weil in der Regel dann 2-3 Bugs gegen dasselbe Betriebssystem oder gegen dieselbe API-Pfeile. Jo, genau. Jo. Man kauft dann so eine Lizenz und die ist dann an deinen Developer-Account gebunden, was auch ein interessantes Konzept ist. Mhm. Und ob es jetzt schon wieder geht, kann ich gerade noch nicht sagen. Aber ja, steht auf der Webseite. Mal angucken und schauen. Ist eine schöne Sache, habe ich mir auch gleich gekauft, als du es gestern, als du es die letzte Woche getwittert hattest. Jo, und dann haben wir noch, wie üblich, das aktuelle Flash-Spiel von Major Bueno zu empfehlen. Und haben dabei auch gemerkt, dass wir, also ich habe zumindest gespielt und nur die Hälfte gespielt, was ich ganz lustig fand. Dir ging das auch so, Marcel, oder? Ja, das Spiel hat in der Mitte so einen Knick. Knick, der gut als Ende funktioniert. Mhm. Und da habe ich dann aufgehört. Und man kann es dann aber weiterspielen, das ergibt dann auch Sinn. Mhm. Ja, bei Filmen funktioniert das meistens nicht so. Das stimmt, ja. Aber die lupen halt auch selten. Nee, aber da kommt es durchaus öfter vor, dass man denkt, jetzt ist es zu Ende und dann geht es nochmal weiter. Mhm. Stimmt. Was ich eigentlich immer unbefriedigend finde, aber das war jetzt okay. Also, Also man spielt einen betrunkenen, oder nicht, eigentlich nicht betrunken, aber man spielt einen Seemann, der eine Damsel in Distress retten muss. Und sich da, das Übliche. Und sich dazu quasi durch durch Gegner durchprügelt. Was an sich ganz lustig ist, weil die Grafik gefällt mir. So, das ist so ein, irgendwie so ein wackeliges Linienillustrationsdings, das so ein bisschen comichaft aussieht. Das fand ich ganz schön. Ja, siehst du, für mich war jetzt die Damsel in Distress-Sache eigentlich ein Grund, die App nicht zu empfehlen. Hm. Sondern sich lieber das Video nochmal anzusehen. Ja, aber dann kannst du halt fast keine Videospiele mehr empfehlen. Das halte ich für ein Gerücht. Hm. Tatsächlich. Hm. Man kann auch nochmal Gun Home spielen zum Beispiel. Hm. Wir empfehlen jetzt einfach jede Woche Gun Home. Zweimal zu spielen lohnt sich vielleicht nicht. Aber hattet ihr dieses Gespräch schon, das ihr unter verschlossenen Türen haben wollt, damit ihr Tobi nicht spoilert? Ich wäre da gerne auch dabei. Ah, zu Gun Home? Ja. Ah, stimmt. Ganz vergessen. Ja, müssen wir noch machen. Muss man das kennen? Ja. Wir haben das ja auch schon empfohlen. Das ist ein sehr tolles Spiel. Okay. Ja. Ich spiele ja nicht mehr. Gar nicht mehr. Du, aber du hast doch so ein Nintendo, oder? Nee, alles verkauft. Ja, du hattest doch so ein Nintendo, ich hatte oder? Einen, aber ich spiele es nicht mehr. Ich habe irgendwie Ende 2011 Zelda und so einen neuen Nunchu gekauft und der lag dann ein Jahr rum und dann habe ich es angefangen und da war es irgendwie wie Arbeiten. Dachte ich, oh, was soll's. Seitdem spiele ich nicht mehr. Also gut. Dann sag doch mal, was ist so dein allerletztes iOS-Spiel, was du gespielt hast und gerne gespielt hast? Ja gut, iOS ab und zu mal noch Lost Cities, aber sonst so diese Konsolenspiele spiele ich gar nicht mehr. Ich hatte das irgendwie jetzt das letzte bestellt. Ja, aber es stimmt auch, das ist schlimm. aber das letzte Spiel, das ich noch gespielt habe, war Paper Mario auf dem 3DS. Hast du es durchgespielt? Nee, eben nicht. Ich habe jetzt gerade der Pyramide irgendwie aufgehört. Das finde ich jetzt gerade total spannend, dass du Spiele, also iOS sind keine Spiele, sondern das muss schon Konsole sein, weil ich komme genau aus der anderen Welt. Ich habe Konsole jetzt erst überhaupt entdeckt und bin eigentlich über die iOS-Spiele wieder zum Spielen gekommen. Ja, die Spiele sind halt eher so diese, du musst sie halt hinsetzen und dann sitzt du mal da für ein, zwei Stündchen. Und so iOS ist dann, ich bin mit zum Café, weil das mache ich auch kaum. Und leg da meine Karte und warte dann ein, zwei Tage, bis der Dom dann endlich mal legt. Das ist also momentan die Art, wie ich spiele, aber das ist, dass ich jetzt mal Metroid kaufe und dann wirklich lang vor der blöden Kiste hock und das gern Spiel, das gab es einfach nicht mehr in den letzten Jahren. Wobei auch die Wii ein bisschen dran schuld ist, da das dritte Metroid hat ja diesen Nunchuk und die Wii-Mode und auf einmal die Hände ab. Du kannst vielleicht eine halbe Stunde spielen und dann ist es einfach nur anstrengend. Hm. Ja, fandest du? Fand ich, ja. Du kannst es vielleicht für, so wie Sports verwenden, aber sonst so, nee. Ah, diese Metroids. Aber es ist genau mit dem 3DS. Das 3D ist doch der Marketingblödsinn. Die schalte es immer aus. Ja, deshalb macht der 2D eigentlich Sinn. Eigentlich macht der 3D gar nicht Sinn, hätten wir gleich einen neuen machen sollen, der nicht lang hält und ohne 3D. Aber den Wert des 2D erkennst du doch erst, weil es ein 3D gibt. Ich mache es immer wieder an und aus. Also ich habe auch bei Paper Mario habe ich es immer wieder an und aus gemacht, so phasenweise. Und bei jetzt Mario und Luigi, Partners in Dream, nee, wie heißt es, Partners in Crime was alles, Dream Team, was ja auch so Paper Mario-Style-Game ist, habe ich es auch immer wieder lange Strecken an, weil einfach die Welten schöner aussehen, wenn die Tiefe drin ist. Und dann mache ich es immer wieder aus, weil dann kann ich erstens auch ein bisschen von ein bisschen schräger halten und habe nicht so viel Krampf in der Hand. Ja, also oft so, es ist dann schön, du guckst rein, aber wenn es dann... Wenn es dann auffällt, dann nervt es. Und wenn es da halt nicht nervt, dann fällt das auch eh nicht mehr auf. Dann hast du es eh vergessen, dass es 3D ist. Ja, also irgendwie totales Marketing-Feature, finde ich. Die alte Problematik. Ich muss mal kurz einwenden, weil es gerade vor 6 Stunden getwittert wurde, dass Kam-Kiri wieder vollständig funktioniert. Na, siehst du mal. Dann haben wir ja irgendwie unsere Chronistenpflicht getan. genau. Wir sind damit dann auch am Ende dieser Sendung angekommen. Haben wieder eine ganz ordentliche Länge erreicht dieses Mal, nachdem wir ja irgendwie ein bisschen kürzere Sendungen hatten die letzten paar Mal. Das freut mich. Die nächste Länge hängt dann an der Keynote? Die nächste Länge hängt an der Keynote. Wir melden uns dann nochmal über Twitter und sagen Bescheid, wann wir dann tatsächlich diese Keynote aufarbeiten. Wird sich zeigen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche und auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Yeah.